Vor einem Jahr wurde die Zentrale Ausstellung für klassenmäßige Erziehung als eine Stätte für antiimperialistische, antiamerikanische und klassenmäßige Erziehung neu errichtet. Seit ihrer Eröffnung wurde sie von rund 267.000 Personen aus mehr als 5.900 Einheiten, wie dem Staatlichen Plankomitee, dem Ministerium für Arbeit und dem Vereinigten Wärmekraftwerk Pyongyang besucht. Unter ihnen waren die Offiziere und Soldaten der Volksarmee, die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten, die Jugendlichen, Studenten und Schüler. In der Halle sind rund 1670 Fotos, mehr als 100 Kunstwerke wie radikale Bilder, Wachsfiguren und Skulpturen und über 3000 Überreste und Beweismittel ausgestellt, die das aggressive und ausbeuterische Wesen und die barbarischen Gräueltaten des US- und des japanischen Imperialismus und der Klassenfeinde vor aller Welt entlarven.